Vom Weichkauen von Leder oder Fell? Nein, das sieht anders aus, schüttelt Alt den Kopf. Vor allem hinterlässt das auch an den Zähnen des Unterkiefers Spuren. Die unteren Schneidezähne der Schamanin sind aber unauffällig. Zudem muss es in ihrem Fall sehr schnell geschehen sein. Normalerweise reagieren Zähne bei entsprechenden Beanspruchungen mit der Bildung von Sekundärdentin, das eine Öffnung der Pulpa verhindert. Davon ist aber nichts zu sehen. Warum haben sich ihre Zähne mit den abgestorbenen Pulpen nicht schwarz verfärbt? Vermutlich, weil das Blut schnell abfloss, erklärt Alt. Bei rituellen Zahnmanipulationen werde durch das Feilen manchmal zu viel Wärme erzeugt, sodass die Pulpa abstirbt, ohne dass das Blut entweichen kann, weshalb sich der Zahn dunkel verfärbt. Könnten die Zähne bewusst manipuliert worden sein? Rund um den Globus finden sich Ethnien, in denen Zähne zu einem spitzen Jaguar- oder Haifischgebiss geschliffen oder auch gebrochen werden. Andernorts werden die Frontzähne eingekürzt, Eckzähne inklusive, oder Einkerbungen mit dem Ziehen von Zähnen kombiniert. Oft geschieht das in der Pubertät. Ich bin da im Fall der Schamanin skeptisch. Alles, was wir bei Mutilationen im Gesichtsbereich kennen, ist sichtbar. Da soll den Betrachtern demonstriert werden, ich bin ein Raubtier oder ich gehöre diesem Stamm oder jener Ethnie an. Ethnic Marker nennen Kulturanthropologen das. Oder handelt es sich um das, was Anthropologen Costly Signal nennen, also um ein teures, weil aufwendiges, gefährliches oder schmerzhaftes Ritual, wie es typisch für Rite de Passage ist. Mit solch einem teuren Zeichen wird unter Beweis gestellt, dass die entsprechenden Personen es ernst meinen und es sich bei ihnen nicht um Scharlatane handelt. Könnte es nicht ein Schmerzritual im Rahmen ihrer Initiation, ihrer Anerkennung als Schamanin gewesen sein, mit dem sie unter Beweis stellt, dass sie selbst vor größtem Schmerz nicht zurückschreckt? Das wäre auch für die Gruppe enorm eindrucksvoll. Die Menschen sehen das Blut aus den Zähnen fließen. Ausschließen können wir das natürlich nicht, sagt Alt. Aber wie sollten wir das belegen können? Und es geschieht an der Gaumenseite. Man sieht es nicht. Mit der Zeit gerät das in Vergessenheit. Andere Initiationsrituale hinterlassen imposante Narben oder verstümmelte Finger und taugen als ständige Glaubwürdigkeitsbeweise.